Ey, ganz ehrlich, ist dein Ernst, Alter? Was denn, Alter? Wie lange lässt du mich denn noch hier stehen in dieser Scheißkälte, Mann? Ey, du rufst mich um 1 Uhr nachts an, Alter, sagst mir, red doch am Telefon, was willst du denn? Ich hab dir gesagt, es ist dringend und warum soll ich mit dir am Telefon reden? Du weißt ganz genau, dass wir nicht am Telefon reden, Alter. Also, kommst du jetzt so mit oder kommst du jetzt nicht mit, Alter? Na klar komm ich mit, wo gehen wir hin? Ja, ist doch egal, wo wir hingehen. Ja, okay, ich bin da. Ja, dann los, komm, Alter. Immer dieselbe Scheiße. Okay, jetzt pass auf. Wir holen noch die Jungs ab und dann sind wir eine kurze Weile unterwegs. Okay. Ich würde dir jetzt nicht sagen, wohin wir fahren, aber du bist dabei, oder? Digga, mir ist egal, wohin wir fahren, ich bin dabei. Na, nun steck dein scheiß Handy weg, Alter. Also.